Dialoge, Seite 92. Du wirst gewiss nicht verfehlen, mir von dem Grundsatz der Teilung der Gewalten zu sprechen, von der Redefreiheit und der Freiheit der Presse, von der Glaubensfreiheit, der individuellen Freiheit, dem Vereins- und Versammlungsrecht, der Gleichheit vor dem Gesetze, der Unverletzlichkeit des Eigentums und der Wohnung, die Petitionsrechte, der freien Genehmigung der Steuern, der Abstufung der Strafen, der nicht rückwirkenden Kraft der Gesetze. Genügt es dir oder wünschst du noch mehr? Montesquieu: Ich glaube, das ist mehr als genug, um deine Regierung in eine unangenehme Lage zu bringen. Dialoge, Seite 93, Machiavell: Gerade da täuschst du dich. Und das ist so wahr, dass ich keinen Nachteil darin erblicke, diese Grundsätze zu verkünden. Ich werde sie sogar in die Einleitung meines Verfassungsgesetzes nehmen. Montesquieu: Aber wie willst du dann diese Grundsätze nicht anwenden, wenn du sie einmal in den Kopf deiner Verfassung aufgenommen hast? Machiavell: Oh, gib Acht. Ich sagte, dass ich diese Grundsätze verkünden will, aber ich sagte nicht, dass ich sie wortwörtlich aufnehmen werde. Ich werde mich darauf beschränken, dem Volke zu erklären, dass ich die großen Grundsätze des modernen Rechtes anerkenne und sie bestätige. Dialoge, Seite 94, Montesquieu: Die Tragweite dieses absichtlichen Verschweigens entgeht mir. Machiavell: Du wirst gleich erkennen, von welcher Bedeutung sie ist. Wenn ich diese Rechte ausdrücklich aufzählen würde, wäre meine Handlungsfreiheit gefesselt. Und das eben will ich nicht. Indem ich sie nicht nenne, scheine ich alle Rechte zu gewähren, und doch gewähre ich im besonderen Fall nicht eines. Das wird mir erlauben, später im Wege von Ausnahmen diejenigen Rechte, die ich für gefährlich erachte, auszuschließen.